Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Jo, ihr Lieben, da sind wir. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind fast 35 Minuten hier ganz unter uns im Radio auf 1 Live. Und zu ganz später Stunde, dann wird sich das WDR Fernsehen dazu schalten. Da läuft nämlich gerade ein Spielfilm, sieht aus wie ein französischer Spielfilm. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr hier bei uns seid. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, das hier ist die Telefonnummer 0800 5678 111. Wir haben kein festes Thema. Ihr könnt also jetzt aus der tiefen Nacht heraus anrufen und mit mir reden über all die Dinge, die euch interessieren und über die ihr gerne mit mir reden wollt. Jenny hat angerufen. Jenny ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Erstmal würde ich dir sagen, dass deine Sendung total gut ist, dass ich die ja so schon seit 3 Jahren jede Nacht gucke. Und eine Stammzuschauerin oder Hörerin? Ja, genau. Jede Nacht? Ja, genau, jede Nacht. Musst du nicht früh raus? Ja, ich muss. Wann denn? Ja, ich muss um 7:15 auf. Ah, Jenny. Du stehst ganz hoch in meiner Gunst. Ja. Dass du das schaffst, würde ich, glaube ich, nicht schaffen, wenn ich so früh raus müsste. Ja, aber es lohnt sich ja auch. Nein, das ist doch ganz toll. Ich danke dir herzlich. So, das Gespräch fängt schon mal sehr schön an. Das gefällt mir. Ja. Jetzt wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Ja, also zu meinem Thema. Mein Thema ist Selbstverletzung. Und zwar habe ich schon mal mit dir im Oktober 98 gesprochen. Also die Nacht, da ging es mir also wirklich ganz schlecht. Ja. Und ja, ich verletze mich also selbst seit 3 Jahren jetzt. Seit 1997 mache ich das. Mit Rasierklingen? Ja, also ich schneide also am Anfang die Arme, ich, ne? Ja, mit Rasierklingen die Oberarme aufgeschnitten und das hat sich dann auch gesteigert, dass ich mir also jetzt die Unterarme also verbrenne halt. Wie verbrenne? Mit was? Ja, ich weiß, ich möchte jetzt keine Tipps geben eigentlich, aber ich mache das halt mit Gelkerzen, weil die besonders heiß sind. Was und, mit was für Ketten? Gelkerzen. Gelkerzen? Ja, Gelkerzen. Ach, das sind diese flüssigen. Ja, genau, die sind das. Und dann halt diesen Wachs, den schütte ich mir da halt drauf, gibt also ganz böse Verbrennungen und ganz böse Narben. Diesen Wachs schützt du dir auf die Arme, auf die Innenseiten der Arme? Ja, Innen-, Außenseiten ist eigentlich egal, das mache ich, weil irgendwann hat das Schneiden einfach nicht mehr gereicht. Und naja, auf jeden Fall, ich habe dann Ende 98 habe ich eine Therapie angefangen, auch aufgrund dieses Gespräches. Und ja, die mache ich jetzt halt und die läuft jetzt, ja, so in 3 Monaten ungefähr läuft die aus. Und ja, ich habe jetzt, weiß nicht, also ich habe total Angst, dass ich also danach wieder, ja, dass ich halt weitermache. Es hat sich also schon gebessert. Aber du machst das ja schon immer noch und immer doller eigentlich, ne, mit dem Wachs jetzt. Ja, genau. Trotz Therapie. Ja, genau. Weiß der Therapeut davon? Ja, also die weiß davon. Die weiß davon. Ich habe das erzählt, also ich meine, früher war es schon heftiger. Da habe ich das also bestimmt, also ganz zum Schluss, also jeden Abend gemacht, habe ich mir die Arme aufgeschnitten und hatte also wirklich ganz böse Verletzungen und ja, dann wurde es mal wieder besser, dann habe ich es eine Zeit lang also gar nicht gemacht, dann ging es mir auch richtig gut, dann war ich richtig froh, dass ich es das endlich geschafft habe. Denn kannst du das eigentlich rekonstruieren oder weißt du das, in welchen Lebenssituationen das am häufigsten auftritt? Ja, also es ist eigentlich immer, ja wenn es mir endlich mal halt schlecht geht, also ich hatte also vor... Wann geht's dir denn schlecht? Ja, so zwischendurch, als ich mal einen Freund hatte, also ich kann auch so Berührungen und... ja, weil nicht, also wenn mich jemand anpackt, das mag ich sowieso nicht sehr gerne und wenn das, ja, als ich damals einen Freund noch hatte, als der das gemacht hat, das war eine Katastrophe. Ja, weil es ist mir sehr schwer gefallen, ich habe dann auch die Beziehung beendet, weil es also wirklich nicht mehr ging, ich wollte auch nicht, ich mochte auch nicht mehr. Hast du im Moment einen Freund? Nee, habe ich nicht, also fange ich auch gar nicht erst an, weil ich genau weiß, also ich kann da in die Beziehung einfach... Sag mal, bist du jetzt in dieser Therapie, die nur auch eine ganze Weile läuft, auf Dinge gestoßen in deinem Leben, die... für dich vielleicht auch erschreckend sind oder wo es vielleicht einen Zusammenhang geben könnte? Ja, also ja, für diese Selbstverletzung, da sind also mehrere Dinge ausschlaggebend und ja, es hat also viel mit meiner Kindheit, hat auch was mit meiner Mutter zu tun, die hat mich halt immer überbehütet. Ja. Und da waren auch damals halt noch andere Sachen, über die ich aber jetzt nicht unbedingt, also die ich jetzt nicht unbedingt sagen möchte, weil das so auch keiner weiß. Und, Aber dann, darüber redest du mit deiner Psychologin schon? Ja, klar. Mit das der ist ausgesprochen. Ja, genau, das, ja, mit der habe ich da auch drüber geredet und wir reden halt immer noch darüber. Ja. Aber ich, ja, weiß nicht, also ich habe manchmal so Phasen dann, da denke ich, jetzt habe ich das wirklich geschafft, jetzt muss ich das nicht mehr machen und dann bin ich auch ganz zuversichtlich dann abends, wenn ich dann mal wieder meine, oder wenn ich meinte, irgendwie mir geht's so schlecht, ich muss das wieder machen und dann sage ich, nein, du machst es jetzt nicht und lenk mich dann halt mit anderen Dingen ab. Aber dann, ich denke mal, das ist dann nur aufgeschoben. Also ich entferne mich nicht wirklich davon. Und jetzt ist die große Angst, wenn die Therapie ausläuft, ja, genau, dass du wieder ganz, ganz allein da sitzt und das wieder alles richtig ausbrechen könnte. Ja, genau, da habe ich also große Angst vor und ich weiß auch gar nicht, also ich habe da also wirklich Panik vor. Hast du denn das Gefühl, dass oder hast du das Bedürfnis, dass du eigentlich diese Therapie noch weitermachen müsstest? Ja, also ich würde schon ganz gerne, aber ich meine, mir ist auch auf der anderen Seite klar, dass ich kann nicht mein ganzes Leben lang eine Therapie machen. Nee, aber so lange machst du es ja jetzt dann, das sind ja knapp 2 Jahre. Ja, anderthalb Jahre. Ja, nicht, genau. Mhm. Und für das, was da wahrscheinlich Ursache ist, finde ich 1,5 Jahre auch noch nicht so sehr viel. Kann man das denn nicht verlängern? Also ich weiß, es wurde schon 2-mal verlängert. Also es ist jetzt eigentlich die 3. Therapie, die ich schon mache. Es wurde dann von der Krankenkasse auch verlängert und das war auch alles in Ordnung. Aber ja, ich weiß nicht, also wir drehen es auch irgendwie immer im Kreis. Es sind immer die gleichen Sachen, die ich erzähle. Ich meine nicht, ich vertraue meiner Therapeutin da schon und die ist auch nett und die hat mir auch schon viel geholfen und die hängt sich da auch wirklich rein. Wenn es mir schlecht ging, dann kann ich die auch anrufen und so. Aber ja, weiß nicht, also ich meine, das Problem ist, und das ist wahrscheinlich auch der Grund deines Anrufes, die Angst, wie geht's weiter? Ja, genau. Ich kann da eigentlich, ich kann da irgendwie für mich nicht garantieren. Also ich habe da, wenn es jetzt aufhört, Klingt wirklich so, als würdest du eigentlich noch Hilfe brauchen. Ja, das denke ich mir eigentlich auch, aber auf der anderen Seite, ich kann nicht mein Leben lang Therapie machen. Nee. Meine Eltern wissen das zwar auch, das war damals sehr schwer, auch für meine Eltern. Ich meine, ich verstehe die da auch. Als sie das erfahren haben, das war so wie ein Schlag ins Gesicht für die. Und ich meine, mittlerweile kommen sie damit eigentlich ganz gut zurecht, aber ich meine, Weißt du, solange die tiefere Ursache, und ich erahne auch schon, wir müssen das gar nicht besprechen, was da im Hintergrund vorgefallen ist, solange das nicht richtig, ja, es klingt immer so blöd, aufgearbeitet. Ja. Ich weiß nicht, mir fällt gerade noch das Wort im Moment ein. Ich glaube, solange wirst du dich auch damit noch rumschlagen. Denn es geht ja nicht nur, in dicken Anführungszeichen, um die Selbstverletzung, sondern es geht ja auch in viele andere Bereiche, was du gerade gesagt hast, dass du keine Berührung ertragen kannst. Das heißt, das blockiert dir ja auch Liebe und Beziehung und sowas. Ja, das ist auch so ein ganz großes Thema, also was mich im Moment auch, weiß nicht, also ich bin 22, na klar, ist noch nicht super alt, aber ich weiß nicht, viele in meinem Alter oder viele Bekannte von mir, die haben auch halt schon, ja, die haben Freunde, Beziehungen, vielleicht auch schon Kinder und... Ich gehe auch mal davon aus, dass du keine Sexualität groß, also Sexualität nicht großartig genießen kannst. Nee, also überhaupt nicht. Siehst du, ja. Das ist mir wirklich ein Ekel. Also ich mit meinem letzten Freund, da musste ich vorher, es war mir wirklich auch dann sehr peinlich, aber habe ich mir vorher halt immer irgendwie die Kante gegeben, habe mich also richtig betrunken, dass ich irgendwie mit dem schlafen konnte. Also du bist noch lange nicht, ich sage es mal so, austherapiert oder noch lange nicht richtig wieder fit seelisch, finde ich, Jenny. Ja. Und das ist auch keine Schande, wenn man nach so einer Sache, die du hinter dir hast, dann vielleicht auch 3 Jahre zu einem Therapeuten geht, wenn es nötig ist. Jetzt ist aber die Frage, wie kann man das arrangieren? Nach 3-mal zahlen die Krankenkassen nicht mehr, ne? Ja, ist wohl so. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das ist, aber weil ja auch eigentlich ist es immer wieder dasselbe, was so hochkommt oder was in den Therapiegesprächen auch so besprochen wird. Und ich weiß ja, letztendlich glaube ich, dass es ja auch von mir kommen muss. Es muss von dir kommen und vielleicht wäre sogar, selbst wenn du jetzt ein Vertrauensverhältnis zu der Frau hast, vielleicht wäre sogar ein Wechsel gar nicht schlecht, um vielleicht mal so einen ganz anderen Wind da reinzubringen in die Therapie. Ich mache folgenden Vorschlag. Ich bin ja mal gut ausgestattet mit hervorragenden Psychologen, die sich auch in all diesen ganzen bürokratischen Dingen gut auskennen. Heute Nacht ist das der Peter. Red doch mal mit dem. Vielleicht hat der noch eine Idee, wie man das verlängert und vielleicht hat er so inhaltlich auch noch eine Idee, wie man das ein bisschen besser lenken könnte bei dir. Ich glaube, es ist dringend, dass du es weitermachst, Jenny. Ich glaube das. Ich denke eigentlich auch, dass es besser wäre, wenn das jetzt noch nicht enden würde in 3 Monaten. Und wie schön, wenn wir in 2 Jahren nochmal miteinander reden könnten und du sagst, ich habe es noch ein Jahr gemacht und jetzt geht es mir wirklich gut, ich habe einen Freund und es geht bergauf. Das wäre toll. Ja, da würde ich mich auch freuen. Ja, ich mich aber auch. Du legst auf, du kennst das Verfahren und der Peter ruft dich gleich wieder an. Okay, ich danke dir. Alles Gute, Jenny. Ja, dir auch. Tschüss. Tschüss. Melanie, 18 Jahre, guten Morgen. Ja, guten Morgen. So, Frau Melanie. Erstmal der Jenny wollte ich erstmal alles Gute wünschen. Das ist nett von dir. Und mein Thema ist halt mein Kinderwunsch. Mit 18 mittlerweile schon. Und da sitze ich hier und denke, wie kann das sein? Ja, das ist... Ein junges Ding von 18 will schon ein Kind haben. Ja. Also der feste Wille ist auf jeden Fall da, weil halt in meiner Familie jetzt nicht viele Krebsfälle vorhanden sind. Meine Mutter ist vor 14 Jahren dran gestorben. Und meine eine Cousine, die hat das auch. meine andere Tante zum Beispiel, die ist im Dezember an Leukämie gestorben. Und bei mir im Unterleib fängt das so langsam an, auch wüst zu werden, weil ich habe... Was fängt da an, langsam? Das wird alles durcheinander im Unterleib bei mir. Wie durcheinander? Weil ich habe jetzt mittlerweile in einem halben Jahr, ist jetzt schon meine dritte Zyste, die ich zurzeit noch habe. Ja. Und die wurde von Mal zu Mal wurde die größer. Am Anfang war es erst eine kleine Zyste, dann die zweite Zyste, das war schon eine Doppelzyste. Die eine war gefüllt mit einem Blutgerinnsel und die andere war gefüllt mit Wasser. Und die dritte Zyste, die ist wieder größer und die sind alle eine Eileiter. Also ich verstehe das jetzt. Jetzt verstehe ich es, glaube ich, erst richtig. Du willst jetzt so schnell wie möglich, solange es noch möglich ist, genau, schwanger werden, weil du Angst hast, dass du vielleicht in 5, 6 oder gar 10 Jahren gar nicht mehr fähig bist, ein Kind zu bekommen. Ja, 5, 6, 7, 10 Jahre, das wäre eigentlich noch ganz nett, aber ich gehe mal davon aus, dass sie mich vielleicht schon in den nächsten 1,5 Jahren operieren müssen. Weil die Zysten halt immer größer werden und größer und ab einem gewissen Maß muss die raus. Und das heißt, wenn die mir die jetzt rausschneiden, kann das sein, dass das alles falsch zusammenwächst, weil in meinem Alter... Und du dadurch unfruchtbar wirst. Genau. Also man hat, meine Frauenärztin hat mir gesagt, dass ich dann mal vielleicht noch zu 20% die Chance habe, Kinder zu bekommen. Das heißt, zu 80% aber Renalie, bei allem Respekt vor dem, was du jetzt gesagt hast, auch was die Krankheitsgeschichte deiner Familie angeht, aber deshalb jetzt, ich sag's mal ganz salopp, auch biegen und brechen, schwanger werden zu wollen, finde ich auch nicht in Ordnung. Ja, ich sag mal... Bist du denn überhaupt in einer Beziehung? Ja. Ja. Was sagt denn? Seit 7 Wochen. Seit 7 Wochen? Ja, ich kenne ihn aber schon etwas länger. Nur das Problem ist halt auch, mein Freund, der wohnt im Allgäu. Und ich wohne in Essen. Das heißt, das sind 650 Kilometer, die wir voneinander getrennt sind. Ja. Weiß er von deinem so großen und starken Kinderwunsch? Ja. Was sagt er denn dazu? Ja, also... ja, wie gesagt, also... Ich weiß es nicht, weil er hat gesagt, ich fahre jetzt in 14 Tagen, fahre ich runter. Hat er gesagt, dann reden wir so nochmal drüber. Also er ist noch nicht so begeistert. Verständlicherweise ja auch. Ja. Ne? Nach 7 Wochen. Sicher, klar. Wie alt ist er denn? Er ist 21. 21, Ja, also er hat gesagt, okay, das ist halt nicht immer so, dass wenn ich ihn anrufe, er dann halt hier ist und ich mit ihm reden kann. Das läuft dann entweder übers Handy, so wie wir uns auch kennengelernt haben. Also es ist eine ganz junge und noch filigrane Beziehung. Ja, sicher, also, vor allem, der Nachteil ist ja auch eher so weit weg. Das kommt hinzu. Wie lebst du? Bist du Schülerin noch oder jobbst du? Hast du einen Beruf, richtig? Ich fange meine Ausbildung jetzt an, aber ich fange direkt im 2. Lehrjahr an. Ja, als was? Werbetechnikerin. Werbetechnikerin. Lebst du noch zu Hause? Ja, ich wohne bei meinem Onkel. Bei dem Onkel, da würde natürlich jetzt in all diese ganzen Lebensumstände, in denen du steckst, ein Kind eigentlich auch gar nicht so hineinpassen, ne? Ja, ich weiß, aber meine Sorge ist ja einfach nur, wenn ich jetzt meine Lehre anfange und die operieren mich dann und das sagen mir dann zum Beispiel 2 Monate nach der OP, hören Sie mal zu, Frau Lichtenberg, Sie können leider keine Kinder mehr bekommen. Weil dann habe ich, sage ich jetzt mal, eine Ausbildung und kann gut arbeiten gehen, aber ich sag mal, mein Wunsch, ein Kind zu bekommen, wird sich dann wahrscheinlich, ein eigenes Kind zu haben, wird sich dann wohl nie erfüllen. Ja, ich wollte gerade so doch mal so fragen, Melanie, wäre das so eine ganz große Katastrophe? Könntest du das nicht vielleicht auch so als dein Leben und dein Schicksal hinnehmen, dass es dann eben nicht sein soll und du vielleicht, wenn du so sehr Interesse an Kindern hast, vielleicht, wenn du älter bist und eine feste Beziehung hast, an eine Adoption denkst? Ja, Adoption, das ist gut gesagt. Also ich bin selber ein Heimkind gewesen und mein Onkel hat mich in Pflege genommen und ich habe das selber im Heim auch mitgekriegt, wie schwer das ist, ein Kind zu adoptieren. Ja gut, aber das ist natürlich möglich, ne? Wenn man, vor allem wenn man jung ist, wenn man verheiratet ist und das kann man ja alles gut einleiten, wenn man diesen Plan hat. Sicher, aber ich sag mal, so ein adoptiertes Kind ist was anderes wie ein eigenes Kind. So sage ich jetzt mal, ein Teil von mir und meinem Freund dann drinnen ist. Ja, aber das klingt jetzt alles doch sehr egoistisch, was du da erzählst. Du willst auf Biegen und Brechen einfach ein Kind haben. Du willst das. Ich, Melanie, will ein Kind haben. Ich habe noch gar keine großartige Beziehung, geschweige denn eine solide Liebe, die abgesichert ist. Ist ja alles egal, du wirst ja auch nur ein Kind haben. Ist das nicht wirklich sehr, sehr egoistisch? Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon, finde ich auch. Ja, okay, ich denke auch an meinen Freund. Und ich sag mal, wenn er sagt, hör mal zu Melanie, wir warten und warten. Ich meine, dann kann ich nichts sagen, dann muss ich es akzeptieren. Das bleibt mir nichts anderes übrig. Ich würde ihn deswegen auch nie verlassen. Also würde ich nie im Leben machen. Also ich kann es schon nachvollziehen, wenn man so einen großen Wunsch hat und wenn das dann nicht klappt, dass das natürlich sehr traurig ist. Aber es gibt natürlich im Leben tausend andere, viel schwerwiegende Dinge, die eintreten können. Vielleicht muss man das dann einfach auch so hinnehmen, dass dein Schicksal das eben so ist, dass du dann kein Kind kriegen könntest. Eventuell, vielleicht ist es ja alles noch gar nicht sicher. Nee, immerhin, es ist ja nicht... Es kommt aber noch der Clou dazu. Jetzt war mein Freund hier gewesen, 14 Tage, über meinen Geburtstag, und ich war schon am Denken, ob ich die Pille absetzen soll. Mach sowas nicht mehr, denn. Das ist ganz link auch deinem Freund gegenüber. Ja, das habe ich mir dann. Das darfst du nicht mehr. Das finde ich so, so unkorrekt, wenn Frauen das machen. Ja, ich hab's mir, wie gesagt, aber ich hab's ja nicht abgesetzt. Mach es nicht. Es geht ja auch jetzt hier wirklich auch noch um einen neuen Menschen, einen, für den man auch Verantwortung trägt. Es ist ja nicht so, als würdest du dir einfach nur ein Haustier anschaffen. Sicher. Das ist ja ein Mensch, der entsteht. Und, sicher, vor allen Dingen sage ich jetzt mal, baue ich das ja auch auf eine Lüge auf. Eben. Wie schlimm. Ich ja im Endeffekt das Kind an. Ich sage dem Kind ja, nur weil der Vater es weiß, es ist ein Unfall, obwohl es mein Wille war. Ja. Genau das sehe ich auch so. Du würdest das mit einer Lüge anfangen. Ja, und das ist dann, sage ich jetzt mal, komplett falsch. Ein schlechter Start, ja. Wenn, dann sollten, sage ich jetzt mal, beide Seiten damit einverstanden sein. Und dann kann man dem Kind auch die Wahrheit sagen. Weil im Endeffekt sagt der Vater, du bist ein Unfall. Und ich sage hintenrum, das war gar kein Unfall, das war so und so. Also ich finde, dass du schon auch dich mit dem Gedanken so ein bisschen beschäftigen solltest, vielleicht ist es einfach nicht für mein Leben bestimmt, dass ich schwanger werde. Und wenn es dann doch geschieht später, ist es ein großes Glück. Und wenn es nicht passiert, kann ich auch das Beste ausmachen. Aber jetzt einfach so, ich finde es nicht in Ordnung, Melanie. Ich weiß auch nicht, sag ich jetzt mal, wie mein Freund jetzt darüber denkt. Weil ich rede zwar mit ihm ganz offen darüber. Vielleicht traut er sich ja auch gar nicht so richtig, mir die Meinung zu geigen. Ja. Ich meine, es klingt ja schon so ein bisschen verhalten, wie er sich dir gegenüber geäußert hat, ne? Fahr jetzt erstmal runter zu ihm und redet auch nochmal ganz offen. Sag ihm auch, dass du wirklich seine ganz, ganz, ganz ehrliche Meinung hören möchtest. Und signalisiere ihm damit auch, dass du bereit bist, etwas zu akzeptieren, was dir sehr schwer fällt zu akzeptieren. Da schaffst du dir großen Respekt und Achtung bei ihm sicher auch. Sicher, nur ich weiß ja auch zum Beispiel, dass er später auch Kinder haben möchte. Ja, aber später, ne? Nicht jetzt. Sicher. Und ich meine, okay, er ist jetzt auch 21 und er ist jetzt, sag ich jetzt mal, auch in dem Alter, wo man abends dann noch mit seinen Kollegen einen über den Durst trinkt und so. Und ich weiß auch nicht, ob ich jetzt ihm, sag ich jetzt mal, in die Verantwortung reinlocken soll, Vater zu werden. Eben. Also du gehst da schon differenziert ran, finde ich. Merke ich so. Ja, weil ich sag mal, ich denke zwar in erster Linie an mich, aber ich meine, in zweiter Linie muss ich auch immer an den Mann denken. Und an das Kind, an das eventuelle Kind. Genau. Wann fährst du runter? Ich fahre nächst am 28. fahre ich runter. Nimm dir das doch mal vor, wirklich ganz, ganz, ganz, ganz ehrlich zu reden mit ihm. Und sage ihm das, bitte ihn auch ganz herzlich darum, dass er auch ganz, ganz ehrlich antwortet. Und dann sehe ich mal weiter. So grundsätzlich habe ich dir meine Meinung gesagt. Ich kann dir da nicht reinquatschen, logisch. Aber so die Tendenz würde ich eher sagen, nein. Ich habe es ja auch mit meiner Ärztin versucht, einen Krebstest zu machen, machen zu lassen, wo man mir halt sagen kann, wie hoch die Chancen ist, dass ich Krebs bekomme. Und der Test wird auch die Krankenkasse übernehmen. Nur ich denke mir einfach, es sind jetzt Zysten. Und die Zyste muss eh irgendwann raus. Das heißt ja noch lange nicht, dass ich Krebs bekomme. Genau. So, jetzt ist es aber, wenn ich jetzt diesen Krebstest machen lasse und die sagen mir, Frau Lichtenberg, sie bekommt so 90% Krebs, dann stehe ich doch morgens in dem Gedanken schon auf, dass ich schon Krebs habe. Und ich weiß nicht, ob das auch in meinem Alter, sag ich jetzt mal so, gut ist schon, sich damit zu konfrontieren. Kann man mit so einem Test das so klar sagen? Zu 90% kriegen Sie es? Ja. Ja, wirklich? Das ist mir ganz neu, hab ich nie gehört. Das ist auch ziemlich neu. Das wird nur in den Fingerkuppe, wird ein Tropfen Blut abgenommen. An dem Tropfen können die schon sehen, wie hoch das Krebsrisiko bei einem ist. Vielleicht aber auch gerade, selbst wenn so eine, was ich dir wirklich nicht wünsche, so eine Diagnose käme, kriegt es ja noch eine ganz andere Dimension, auch der Verantwortung einem Kind gegenüber. Weißt du? Ach, alles in mir sagt nein, Melanie. Alles in mir irgendwie sagt nein. Aber es ist so eine schwere Entscheidung. Und fahr ins Allgäu. Und rede mit deinem Freund. Das ist so super wichtig. Das ist die Grundlage für alles. Dass ihr beide richtig euch im Klaren sein müsst und dass ihr euch nicht anlügt. Ja? Sicher, aber ich sag mal, was mache ich denn jetzt, wenn mein Freund sagt, er möchte auch ein Kind haben? Dann, ich sag mal, das ändert immer noch nichts an dem Alter. Nee, es ändert nichts an dem Alter. Und dann würde ich wirklich mal ganz, ganz intensiv hinterfragen, ob es nur dir zuliebe so sagt. Ich finde einfach, eine 7-wöchige Beziehung ist zu kurz dafür. Finde ich. Wenn er jetzt 7 Monate zusammen wäre, fände ich es auch noch zu kurz. Aber dann könnte man noch eher reden, aber nicht 7 Wochen. Warte einfach noch ab, Melanie. Warte. Warte. Hm. Ja, alles Gute. Ja. Kann ich Ihnen noch kurz sagen, dass ich ihn liebe? Aber wir sind im Moment nicht im Fernsehen. Er wird es gar nicht hören im Allgäu. Doch, der hat über Satellit. Ehrlich? Ja, dann sag's ihm. Ja, ich wollte nur sagen, dass ich dich ganz, ganz doll liebe. Wie heißt er denn? Marc. Marc im Allgäu. Marc im Allgäu. Viel Spaß im Allgäu. Das ist sehr schön da. Ich mag das sehr gern, die Gegend. Ja, ich war schon seit 14 Jahren da runter. Das siehst du. Wohin denn da? Nach Oberstdorf. Nach Oberstdorf. Das ist doch sehr, sehr schöne Gegend. Mhm. Alles Gute. Ja, ich wünsche dir auch noch viel Erfolg. Und seh mal zu, dass deine Sendung verlängert wird, weil ich irgendwie, die Stunde geht immer ziemlich schnell rum. Am besten noch verfrüht, ne? Das war früher. Dass wir um 12 schon anfangen, das wäre ideal. Ja, von 12 bis 2. Genau. Optimal. Tschüss, Melanie. Okay, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben da draußen, in der dunklen Nacht am westfälischen Nacht und lieber Marc im Allgäu, das hier ist unsere Faxnummer 0800 567 8110, kostet euch nichts. Und die Telefonnummer ist 0800 567 8111. Wenn ihr faxt, ist eure Chance größer, hier durchzukommen. Das verrate ich euch jetzt mal so als Insider-Geheimtipp. Peter, 24. Ja, schönen guten Abend, Domian. Ja, Peter, ich grüße dich. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, dass ich krankhaft Bodybuilding betreibe. Ach du lieber Gott, also, schade, dass ich dich nicht sehen kann. Ja, seit 4 Jahren mache ich halt Bodybuilding. Und das hat halt irgendwie damit angefangen, dass ja Freunde von mir damit angefangen haben. Und dann bin ich halt auch dazugekommen. Und das ist halt ein Wettkampf unter sich, dass jeder will halt den anderen übertrumpfen und so. Und nimmst du Anabolika? Ja, also ich habe schon zweimal so eine Kur gemacht. Und sind die Eier geschrumpft? Nein, bis jetzt noch nicht. Na, aber pass auf, das wird passieren. Noch ist alles heile. Ich habe schlimme Sachen gesehen schon, aber im Ernst. Von Jungs, die das sehr lange eingenommen haben. Da war nichts mehr in Männlichkeit. Die hatten zwar 3 Zentner Muskeln am Leib, aber nichts mehr zwischen den Beinen. Ja, ja, und deshalb rufe ich jetzt auch an, weil ich irgendwie jetzt auch selber gemerkt habe, dass es irgendwie ein bisschen zu viel wird, weil, ich finde selber, dass ich schon aufgeschwemmt aussehe, weil das Bekannte sagen und so. Das kann das ist wie eine Sucht, ne? Ja, ist klar, nur man kann dann natürlich auch nicht so einfach aufhören, weil dann, also ich meine, die Haut, die ist ja auch weiter geworden, ist ja auch mehr Haut gekommen. Wenn man jetzt aufhört und die Muskeln mögen sich zurück, dann hängt das ja alles schlaff runter und so. Ja, wobei, Moment, du bist 24 Jahre erst alt. Da regeneriert sich die Haut schon relativ schnell und von alleine. Und wenn du das weiß ich von meinen Leuten, die ich aus den Studios kenne, wenn du das vorsichtig runterfährst, du musst es ja nicht schlagartig sein lassen, das wirst du wahrscheinlich psychisch gar nicht können. Wenn du erstmal die Anabolika weglässt, nimmst du zurzeit welche? Nein, im Moment nicht. Also die letzte Kur ist so 2 Monate her. Ja, wie oft trainierst du in der Woche? Ja, jeden Tag. Jeden Tag, also wie viele Stunden? 4 Stunden ungefähr. Ah, Wahnsinn. Wahnsinn. Also ich gehe halt bis 16 Uhr arbeiten. Aha. Ich bin Bauzeichner und dann gehe ich halt dann ins Studio direkt. Und es ist halt auch so, dass das auch ziemlich dann finanziell ins Geld geht, weil man halt diese ganzen Eiweißpräparate haben muss und so. Ja, klar. Und so, was weiß ich, so Eiweißpulver für einen Drink und so. Das kann man alles zum Beispiel schon mal runterfahren. Das kannst du machen, das ist gar kein Ding. Und dann musst du ganz einfach, das ist eine Frage der Selbstdisziplin, da musst du einfach Herr deiner selbst sein, die Trainingsstunden allmählich runterfahren. Dass du hinterher nur noch pro Tag 1 Stunde hingehst. Und vielleicht, wenn du so weit bist, dass du irgendwann nur noch 3-mal die Woche hingehst, reicht es immer noch aus und du hast immer noch einen Sahnekörper. Ja klar, aber es ist auch so, dass, ich trinke halt nur fettarme Milch und mache halt alles nur mit fettarm. Und wenn ich irgendwie was kaufe, dann gucke ich auch direkt auf die Packung und gucke, wie viel Fett da drin ist. Und so einer bin ich dann. Weil das ja so einer bist du dann. Ja, weil das greift halt in den gesamten Alltag rein, dass du dich wieder normalisieren musst. Dann kauf jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel Milch, dass du ganz normal Vollmilch kaufst. Du wirst dir wahrscheinlich nicht in Litern zu dir nehmen. sondern wie viel trinkst du am Tag? Ja, also insgesamt, ja, also ich trinke natürlich nicht nur Milch den ganzen Tag. Nee, wie viel Milch? Einen Liter Milch trinke ich immer. So, einen halben Liter kannst du, wunderbar, kannst du kannst du Vollmilch verkraften, wirst du nicht dick von. Kann der Körper auch gut wegstecken. Ja, klar. Also, ich sage es so. Eine Kopfsache dann. Ja, absolut, es ist eine Kopfsache. Ich habe jetzt nur so ein paar Beispiele rausgepickt, wo du selbst dich einfach zwingen musst, wieder normaler zu werden. Bei der Milch zum Beispiel. Ja, mit Frauen läuft da ja auch nicht so viel dann. Du hast ja keine Zeit dafür. Ja, ist klar. Ja, am Wochenende gehe ich dann halt auch mit Freunden in eine Disco oder so, aber ich denke mal, das wirkt auch auf Frauen dann abschreckend, wenn dann so fünf Leute im Ledermantel da stehen mit breiten Schultern. Ja, also bis zu einem gewissen Grade stehen die Mädels ja auf Muskeln. Aber ab einem bestimmten Punkt finden sie es nicht mehr gut, ne? Ja gut, man ist halt Blickfang. Das ist halt eigentlich auch der Sinn der Sache. Ich meine, die meisten Leute machen das ja deswegen. Ja, aber ich will dir sagen, wenn es übertrieben ist, seid ihr ein negativer Blickfang. Das ist dann nicht mehr so, dass man denkt, oh, sehen die toll aus, sondern denken die, ach du lieber Gott, wie ist das denn das für ein Monster, ne? Ja, nur irgendwann dann, wenn man dann so die zweite Kugel hinter sich hat, dann kommen dann auch die Adern so richtig schön raus und so. Und das finde ich dann auch selber eklig. Und das geht also, nicht weg, so. Ich war lange Zeit selbst in einem Studio und habe einen Fall mitgekriegt von einem Typ, der so ähnlich drauf war wie du. Und der hatte dann einen ganz, ganz schweren Unfall, einen Motorradunfall. Und der musste von heute auf morgen, hat er natürlich dann aufhören müssen. Und als der dann wieder aus dem Krankenhaus rauskam, nach sehr langer Zeit, war ich sichtlich erstaunt, wie gut der immer noch aussah. Und wie wenig schlaff an dem irgendetwas runterhing. Und dann hat der, bedingt durch den Schock, hat er das dann geschafft, hat er das so, ich sag mal, nochmal so normalisiert, sein Training. Der war auch dann so da, dreimal in der Woche, 3 Stunden da und das war dann auch okay. Und der sagte, dass er sich so jetzt danach dann viel wohler gefühlt hat, als in diesem Suchtverhalten. Das ist ja wie Sucht, ne? Haben wir gerade schon gesagt. Ja, klar, es ist eine Sucht. Das ist schon richtig. Und das geht auch ins Geld an der, aber also 400 Mark im Monat gebe ich dafür, dann kommt dann schon zusammen. Du hast ja gar keine Zeit für Freunde oder so, ne? Die Freunde hast du dann. Ja, das sind dann die Freunde aus dem Studio. Aus dem Studio, ja klar. Mhm. Und also mein bester Freund, der Tim, also wir sporen uns immer dann gegenseitig an. Mhm. Was sagt Tim denn? Will Tim auch ein bisschen runter? Ja, Tim, Tim, der hatte dann schon am Anfang halt mehr Erfolg, weil er halt vorher schon irgendwie besser gebaut war dafür. Mhm. Und dann wollte ich dann halt auch vorankommen. Dann habe ich dann auch übertrieben. Dann hatte ich auch teilweise schon Nierenschmerzen und so. Das ist, also kommt dann auch. Ja, genau, welche Risiken du da eingehst, gesundheitlicher Art, so, darüber haben wir jetzt gar nicht geredet. Also es ist ja alles klar, es ist eine Frage deines Willens, Peter. Ich kann es dir nur wirklich super dringend raten, aufgrund der Erfahrung, die ich da auch gemacht habe. Du ruinierst dich und du siehst hinterher scheiße aus, als so eine Muskelkanone. Ja, vielleicht hast du recht. Ne, ich hab recht. Ich bin sicher, gerade was das gesundheitlich auch angeht. Ja. Außerdem wollen wir dich ja auch unter die Haube kriegen und so funktioniert es ja auch nicht. Ja, ist klar. Dann habe ich auch keine Lust, dann irgendwie in der Samenbank erst eins kaufen vorher. Eben, genau. Also noch ist alles dran, wir wollen hoffen, dass das so bleibt. Ja, alles klar. Darf ich noch jemanden grüßen? Aber jetzt ist Schluss. Einer darf heute noch und dann ist finito. Also Peter darf aber. Grüß noch Bratislav, mein Freund. Bratislav. Und Tim. Und Tim, ist klar. Alles klar. Tschüss Peter. Okay, danke schön. Tschüss. Sandra, 19 Jahre. Hallo. Hallo. Wie geht's? Och Sandra, ich bin zufrieden. Und dir? Ja, mir geht's eigentlich nicht so ganz gut. Du Armes. Ja. Was ist denn los? Ich sitze hier mit meiner besten Freundin, wir machen uns Vorwürfe. Warum denn? Eine andere Freundin von uns, wir waren Samstag verabredet, wir wollten zusammen in unsere Stammkneipe gehen und die ist von Geburt an sehr, sehr, sehr schwer herzkrank. Mhm. So, und sie kam dann hoch, war am Schwitzen, wir waren aber noch am Rumalbern und am Lachen, am Gibbeln, haben uns über sämtliche Sachen unterhalten. Von einer Sekunde auf der anderen bricht sie zusammen, kriegt einen Zickeranfall und fällt ins Koma. Hm. Ja, und wir alles gemacht, Herz, Puls gefühlt, alles, ja, natürlich nichts gewesen. Und liegt jetzt im Krankenhaus? Ja, die liegt auf Intensivstation. Mhm. Ja, und was für Vorwürfe macht ihr euch? Ja, weil ich habe sie beatmet, sie war ja tot. Sie lag hier tot auf der Couch und dann haben wir Rettungswagen gerufen und die Ärzte 20 Minuten am Wiederholen haben sie versucht und ja, dann hatten sie Gott sei Dank mit Herzflimmern direkt ins Klinikum, Intensivstation, ja, und sie lag dann im Koma bis gestern und ist dann gestern Morgen ganz früh wach geworden und hat jetzt einen geistigen Schaden davon getragen. weil sie nicht schnell genug Sauerstoff gekriegt hat. Ach du, wie kann man das denn schon so definitiv sagen? Ja, die Ärzte sagen natürlich, die wissen es auch nicht. Die sagen, zu 80% wäre es normal, wenn man aus dem Koma wach wird, dass man dann alles durcheinander schmeißt und rumwirbelt und überhaupt nicht klar denken kann. Ich hatte gestern übrigens einen Gesprächspartner, eine Gesprächspartnerin, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, die hat 4 Monate gebraucht nach dem Aufwachen aus dem Koma. Nur hat die ganz lange im Koma gelegen, bis die wieder so zur Besinnung kam. Ja. Mein Gott, und wir machen uns halt die Vorwürfe, dass wir nicht schnell genug reagiert haben. Wir dachten einfach, sie wird einen Kreislaufkollaps kriegen und waren ihr am Gesicht am Hauen und dass sie vielleicht etwas, dass sie wieder wach wird. Und das war natürlich nicht. Und dann sofort Notarzt, das ging innerhalb von 2 Minuten. Die waren auch sehr, sehr schnell hier. Aber Sandra, was hättet ihr denn anders tun können, wenn in 2 Minuten schon der Notarzt da war? Ja. Ne? Wir haben halt. Du bist doch keine Ärztin. Selbst die hätten da vor Ort ja gar nichts großartig machen können. Ja. Wir sind jetzt seit Samstag halt jeden Tag im Krankenhaus gewesen und waren da ihr helfen beim Erinnern. Sie saß da gestern wie ein kleines Kind. Sie sagt, sie wäre also ein Baby und labert nur wirres Zeug von sich. Und pass mal auf, das will ich dir jetzt auch mal sagen. Ich glaube, ihr macht euch da völlig zu Unrecht Vorwürfe. Was wollt ihr Mädels denn machen oder ihr Jugendlichen, wenn sowas Schlimmes passiert? Ihr habt ganz schnell den Krankenwagen angerufen und der war da und das ist auch richtig so. So, jetzt, das bringt ja auch gar nichts, einfach zu grübeln und hätte ich vielleicht dann noch was anderes. Was ihr jetzt für eure Freundin tun könnt, ist wirklich, dass ihr die ganz oft besucht. Ja. Auch wenn die im Moment ein bisschen durcheinander ist, das wird die schon merken, dass da Freundinnen sind, die es gut mit ihr meinen und helft ihr ganz einfach. Besucht sie immer, wenn die Ärzte sagen... Wir haben jetzt Fotos mitgebracht und all mögliches, um ihr halt zu helfen. Es ist auch schwer für uns dahin zu setzen und sie dann anzuschauen, weil das ist nicht Janine, das ist schrecklich. Ja, aber das muss jetzt durchstehen. Das ist halt jetzt der Freundschaftsbeweis auch. Vielleicht ist es dann in ein paar Monaten wieder Janine. Ja. Haben denn die Ärzte gesagt, dass das okay ist, wenn ihr da so hinkommt und mit ihr redet? Ja, Besuchszeit ist halt auf einer Intensivstation nur von 15 bis 18 Uhr. Mhm. Ne? Und wir wollen den Eltern auch den Vortritt lassen. Mhm. Wir sind halt immer nur eine halbe Stunde da. Mhm. Wir kommen dann da raus und sind am Heulen. Wir können ja nicht vor ihr heulen. Weiß ihr gar nicht. Sie denkt, sie wäre zu Hause und sie denkt, sie wäre im Urlaub mit ihrem Ex-Freund und die wären noch zusammen. Und die registriert das nicht. Sie sagt, sie ist jetzt 22, sagt, sie wäre 19, dann ist sie auf einmal ein kleines Kind und ihre Mutter will die Bank ausrauben und all sowas kommt. Und habt ihr mit den Eltern auch schon gesprochen? Ja, ja. Was sagen die denn? Sie sind natürlich auch sehr, sehr betroffen und haben Angst, weil sie... Sie hat schon so schwere Operationen hinter sich. Sie hat eine Herzklappe, eine künstliche eingesetzt bekommen vom Jahr. Und die Eltern dachten auch, jetzt kann sie normal leben. Und so wie es aussieht, kann sie noch nicht mal mehr arbeiten gehen. Sie ist sogar selbst Krankenschwester. Sie ist selbst Krankenschwester? Sie ist Krankenschwester, ja, und hat auch mit solchen Leuten zu tun. Sie registriert das nicht. Ist sie auch, also auch 19? Nee, die ist 22. 22, weint bloß nicht in ihrer Anwesenheit. Ja. Das ist ganz doof. Wir versuchen das, ja. Ja, das könnt ihr hinkriegen. Das kann man schaffen, wenn man sich da muss man sich im Riemen reißen, weil da hilft man dem Patienten überhaupt nicht mit. Mhm. Ihr werdet ihn noch mehr verwirren, wenn ihr anfängt zu weinen da. Jetzt waren wir heute da und da war sie so vollgepumpt mit Medikamenten, weil die heute Morgen, die glaubt einem nicht, was man ihr sagt. Sie hat um sich geschlagen und die Ärzte getreten und jetzt mussten wir so festbinden. Und das war natürlich auch kein schöner Anblick, da ins Krankenzimmer reinzugehen und sie da fest. Und das ist so schlimm. Ich bin hier am Zittern. Wir machen uns Sorgen. Wir sind nur am Weinen. Wir können nicht mehr. Ja, aber nochmal zu den Vorwürfen, Sandra. Das ist nicht berechtigt. Ne? Wenn ihr ganz klar darüber nachdenkt, musst du es eigentlich auch einsehen. Wie wolltet ihr das denn verhindern? Ja. Oder? Mein Gott, wir wussten ja selbst nicht, was jetzt passiert. Ja, und die Ärzte, dann lag sie da auf dem Boden und Herzstillstand. Und dann... Und das war so schlimm. Ich habe noch nie einen Menschen beatmet und noch nie sowas gesehen. Ich meine, im Fernsehen, okay, ich habe einen Erste-Hilfe-Kurs mitgemacht, alles. Und dann die blauen Lippen und die dunkel-lilane Zunge. Ich habe einen zu viel gekriegt. Hat sie denn vorher schon mal ähnliche, nicht so schwere, aber ähnliche Anfälle schon mal gehabt? Ja, das ist ungefähr auch ein Jahr her. Da hat sie ganz schlimmes Herzrasen gekriegt. Die dachte, das Herz springt ja aus dem Hals raus. Ja, und danach hat sie die Herzklappe eingesetzt bekommen. Und jetzt kriegt sie wohl nicht einen Herzschrittmacher eingesetzt, sondern so ein Defi. Ich weiß jetzt nicht, das richtige Defibrillator oder irgendwie sowas. Man muss ja immer so auch die immer noch in allem Unglück die positiven Dinge sehen. Ja. Das heißt, Das, sie lebt ja, ne? Ja, und wir werden auch auf gar keinen Fall, wenn sie so bleiben sollte, wenn sie irgendwas davon trägt, wenn es nicht weggeht, werden wir auf gar keinen Fall den Kontakt abbrechen. Das ist ja dann... Nein, das dürfen wir nicht machen. Fahrt jetzt immer schön zu ihr, wenn die Ärzte das wollen und die Eltern das wollen und steht ihr bei und dann kann man nur die Daumen drücken, ne? Liebe Sandra, grüß deine Freundin. Ja. Und ich wünsche alles Gute und auch alles Gute für die kranke Freundin. Ja, alles Eine angenehme Nacht, Ruhe. Ja, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, wir haben 1.35 Uhr. Wir machen heute mal revolutionärerweise keine Pause, sondern warten jetzt auf die Fernsehzuschauer in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die schalten nämlich jetzt gleich in 2 Sekunden zu. Ich grüße euch sehr herzlich. Ihr draußen vor den Fernsehapparaten. Wir sind sehr spät dran. Ich bitte das zu entschuldigen. Hier im Radio sind wir schon seit 1 Uhr im Gespräch. Aber wir haben jetzt noch 35 Minuten und die wollen wir nutzen. Schön, dass ihr da seid und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Meine Telefonnummer, unter der ihr mich erreichen könnt, 0800 5678 111. Ihr Nachtschwärmer, ihr, die ihr in tiefer Nacht noch auf seid. Ach ja, und die Faxnummer 0800 5678 110. Wir haben kein festes Thema. Ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema. Morgen haben wir wieder ein festes Thema. Und morgen heißt unser Thema, meine Freundin ist ein Biest. Da bin ich ja mal gespannt. Jetzt begrüße ich herzlich die Christiane. Stimmt, ne? 20 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Christiane, was ist denn dein Thema? Also ich wollte mit dir, also ich wollte dich fragen, was du über Dreierbeziehungen denkst. Über Dreierbeziehungen? Ja. Kleinen Moment mal, Christiane. Ja? Wie meinst du das mit der Dreierbeziehung? Also ich lebe jetzt knapp ein Jahr mit 2 Männern zusammen. Mhm. Wissen denn die Männer voneinander? Ja, natürlich. Wir wohnen ja zu dritt. Ach, ihr lebt in einer Wohnung sogar? Ja, genau. Ach so. Aha, das heißt, es ist wirklich eine Liebesbeziehung, eine Dreier-Liebesbeziehung? Ja, das ist möglich. Ich habe es ja vorher auch nicht geglaubt, aber jetzt doch. Wie hat sich das, fangen wir mal vorne an, wie hat sich das denn überhaupt entwickelt und ergeben? Das ist ja nur eher sehr ungewöhnlich, sowas. Ja, also ergeben hatte sich, ich war mit einer Freundin in einer Disco gewesen. Mhm. Ja, und die beiden hatten mich dann angesprochen, also auch zusammen. Mhm. Das sind sehr gute Kollegen. Mhm. Ja, und die haben mich dann zum Drink eingeladen und ich bin auch mitgegangen. Mhm. Erst war ich ja so misstrauisch gewesen von wegen beide und ich weiß nicht, aber dann bin ich doch mitgegangen. Vielleicht auch aus reiner Neugier, ich weiß nicht. Ja. Und auf jeden Fall haben wir ziemlich viel getrunken. Tja, und zum Schluss landeten wir dann auch im Bett. Das war also gleich dann ein One-Night-Stand, du mit 2 Männern. Ja, und genau. So fing's an. Ja, und dann haben wir uns halt immer öfter getroffen. Ja, und dann habe ich halt gemerkt, dass ich doch etwas für beide empfinde. Aber wie komisch, dass sich da das nicht gleich so aufgesplittet hat zu so einer Paarbeziehung. Ihr habt euch dann immer zu dritt getroffen, auch am Anfang. Ja, das ist richtig. Mhm. Jetzt geht das ja nur eine ganze Weile schon, wie du gerade gesagt hast. Ja, ungefähr ein Jahr lang. Ungefähr ein Jahr. War denn allen dann irgendwann klar, wir bleiben zu dritt zusammen? Oder wir werden jetzt ein Dreierpaar? Oder wollte ein Junge doch mehr und gab es da Eifersüchteleien? Oder hast du doch einen mehr gemocht als den anderen? Ja, der eine heißt Sascha und der andere Dennis. Mhm. Und ich muss sagen, dass ich den Sascha doch irgendwie ein bisschen mehr liebe als den Dennis. Aber auch heute noch. Aber es klappt auch so gut. Also heute würdest du auch sagen, dass du Sascha mehr liebst, ein bisschen mehr liebst als Dennis? Ja, auch. Mhm. Wie ist das? Habt ihr auch immer zu dritt Sex? Ja. Immer? Oder hast du auch schon mal einzeln nur mit Sascha oder nur mit Dennis? Ja, das kam auch einmal vor. Einmal vor. Haben die Jungs auch Sex miteinander? Nein. Die nicht? Also nein, es ist keine bisexuelle Beziehung bei den Jungs, sondern es konzentriert sich alles auf dich? Ja. Mhm. Welche Schwierigkeiten gibt es in dieser Konstellation für dich oder überhaupt für euch? Ach ja, manchmal sind es Meinungsverschiedenheiten. Und da halten die Jungs doch mehr zusammen, so, wenn es um, weiß ich nicht, Aufräumen oder sowas geht. Ach so. Ja. Wie kam denn überhaupt die Entscheidung, dann gleich zusammenzuziehen? Also finde ich schon, dass das ungewöhnlich ist, wenn man erst ein Jahr zusammen ist. Ja, das hat sich irgendwie so entwickelt. Wir haben uns also alle drei super verstanden. Mhm. Ja, und irgendwann kam dann einer, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wer das war, auf die Idee zusammenzuziehen. Einfach mal so auszuprobieren. Wie viele Monate wohnt ihr jetzt schon zusammen? Ja, ein halbes Jahr sind wir zusammen. Ja. Du hast gerade gesagt, dass du den eigentlich, wenn du ganz ehrlich bist, den Sascha schon ein bisschen mehr magst als den anderen. Den Dennis. Ja, das stimmt. Weiß der Dennis das? Kriegt er das mit? Weiß ich nicht genau. Keine Ahnung. Also ich glaube nicht, nee. Wo sind denn die beiden Jungs jetzt im Moment? Jetzt im Moment sind sie draußen. In der Kneipe. Ja. Wie habe ich mir das bei euch zu Hause vorzustellen? Habt ihr ein Riesenbett von 3 Metern und schlaft alle in dem Bett? Nein, also so nicht. Wir haben ein ganz normales Ehebett eigentlich. Und dann liegt ihr alle drei drin? Ja. Aha. Wie liegt denn? Liegst du immer in der Mitte und die Jungs rechts und links oder wie? Auch ist manchmal verschieden. Manchmal links, manchmal in der Mitte, manchmal rechts. Ich frage jetzt, weil das ja schon eine ungewöhnliche Konstellation ist. Beispiel, ja, ein anderes Beispiel. Hört sich komisch an, ich weiß. Nee, ja, ich will, nein, es hört sich nur, es ist nur ungewöhnlich, so will ich mal sagen. Ne? Beispiel Sex. Es ist ja schon schwierig, dass zwei Leute so miteinander harmonieren und beispielsweise auch gleichzeitig Lust haben. Wie ist es denn bei euch dreien? Habt ihr immer gleichzeitig Bock auf Sex und dann funktioniert es auch? Ja. Das ja. Funktioniert schon, ja. Ja, also da gab es noch gar keine Schwierigkeiten im Punkt der Sexualität. Nein, das heißt ja jetzt nicht, dass wir jetzt jeden Abend täglich Sex haben. Aber ab und an mal schon, ja. Ich meine, für dich ist das natürlich eine wunderbare Sache, ne? Du wirst von zwei Jungs verwöhnt und kannst dir alles nehmen, was du möchtest. Ja, am Anfang war ich schon skeptisch so. Warum? Ja, ich wusste nicht so genau, zwei, das war also noch nie mein Fall so eigentlich. Ja, aber hat sich dann halt so entwickelt. Ja, ich meine, es ist doch sicher sehr, sehr, wirklich sehr angenehm. Du wirst rundherum von allen Seiten verwöhnt, ne? Ja, das stimmt. Das also stimmt darüber so. Kann ich nicht klagen. Was sagen denn eure Freunde dazu, weil es eben ein ungewöhnliches Lebensmodell ist? Ja, erst haben meine Freundin auch gesagt, du bist doch bescheuert, ich könnte das nicht so, zwei lieben und so. Mhm. Ja, meine Eltern auch erst. Die haben auch gesagt, kannst du dich nicht für einen entscheiden oder so. Aber nö, dann nach einer Zeit haben sie sich doch abgefunden. Also dass man, sie mich nicht überreden konnten. Man tuschelt nicht hinterm Rücken und sagt, guck mal, das sind diese Perversen da. Man nimmt es so hin. Ja, auch die Freunde, auch die Freunde von den Jungs. Ja. Und die Eltern wiederum von den Jungs? Du hast ja dann 4 Schwiegereltern, ne? Ja, ach, die sind eigentlich ganz nett, muss ich schon sagen. Also ich habe die nie so eingeschätzt, dass die so locker drauf sind. Die haben also eigentlich gar nichts dazu gesagt. Also sehr tolerante Leute. Ja. Ja. Und die Schwierigkeiten, die es gibt, das habe ich gerade so verstanden, das sind so die üblichen Schwierigkeiten, die man ohnehin hat, wenn man zusammen wohnt, auch wenn man als Paar alleine zusammen wohnt. Genau so. Redet ihr denn auch so ganz offen über eure Beziehung? Ja, eigentlich schon. Ja. Wenn einer mal Probleme hat, hilft der andere auch. Helfen wir beide. Ja, war das denn am Anfang für die Jungs, haben die dir das mal erzählt, auch ganz klar, wir baggern die jetzt zusammen an und wir bleiben dann auch zusammen? Nee, das habe ich jetzt nicht verstanden. Nee, war den Jungs auch klar, wir baggern jetzt Christiane an? Genau, Christina, die Christiane an. Und wir bleiben dann auch zusammen? Oder hatten die sich was anderes ausgedacht damals? Damals hatten sie sich das anders ausgedacht. Ja. Also einmal schnell die Nummer, wie das so üblich ist. Ja. Keine Eifersüchteleien. Wie denkt ihr euch denn jetzt die Zukunft? Wollt ihr zusammenbleiben? Ja, eigentlich schon. Nun stell dir mal vor, du bist erst 20 Jahre und darüber muss man eigentlich jetzt noch gar nicht so reden, aber man kann ja mal so spekulativ darüber sich ein bisschen unterhalten. Wenn du jetzt mal schwanger werden würden wolltest, wie sollte denn das dann funktionieren? Puh, darüber habe ich mir eigentlich noch nie Gedanken gemacht. So. Ja. Weil ich bin erst 20, bin noch in der Lehre, also. Ja. Ist auch gut so. Müssen wir auch nicht weiter vertiefen, aber so ein Gedanke kommt einem ja auch, wenn man vielleicht älter wird und über einen längeren Zeitraum in einem solchen Lebensmodell lebt. Ich will dir sagen, Christiane, ich finde das interessant, was ihr da macht. Und ich finde, ich dachte eher, du bist so skeptisch oder sagst, Dreierbeziehung. Nein, nee, nein. Also so wie du mir das jetzt erzählt hast, und wir haben ja verschiedene Aspekte jetzt so durchgesprochen, klingt das ja sehr, sehr in Ordnung, sehr solide. Da sind Leute, die sich lieben, die sich mögen. Na gut, du magst den einen ein bisschen mehr als den anderen, aber den Dennis hast du ja auch sehr gerne oder auch sehr lieb. Ja. Und die machen das freiwillig, die haben sich dazu entschieden, das zu tun. Warum nicht? Warum nicht? Man muss ja nicht immer, wir werden ja so erzogen in unserer Welt, immer nur dieses Pärchenleben. Warum nicht mal solche Modelle? Warum nicht? Wenn es funktioniert. Ja, denke ich mir auch mal. Und wenn es ein Experiment ist, wenn ihr ein, zwei gute Jahre habt und es dann nicht mehr funktioniert, na gut. Aber ihr habt es gemacht und habt vielleicht auch viel daraus geschöpft an Erfahrung. Ja, das stimmt schon. Ich finde es interessant. Also ich finde, dass man das viel zu selten erlebt und sieht, dass Leute auch den Mut dazu haben. Die meisten haben ja gar keine Traute dazu. Die haben ja Angst, dass die Nachbarn tuscheln und die Freunde ja, und die Eltern stimmt. schimpfen. Und aber ihr seid ja ganz anders. Was machen denn die Jungs vom Beruf? Der eine ist Maler und der andere Dachdecker. Maler und Dachdecker, also zwei solide Handwerker. Genau. Also, der unter Kollegen ist, ne? Ja, genau. Also ich finde es gut. Ich kann euch nur den Daumen drücken, die Daumen drücken und viel Glück wünschen. Und du grüßt mir die beiden Jungs. Ja, mach ich. Und Respekt auch für euren Mut, mal so etwas zu leben und durchzusetzen. Alles Gute. Ja. Darf ich noch einen grüßen? Ach, heute haben wir den Grüßtag. Aber jetzt nur weil... Ganz schnell. Ja, ganz schnell. Ich wollte nur sagen, dass ich meine Mama und meinen Papa ganz doll lieb habe. Na. Und dass ich den Sascha liebe und den Dennis auch liebe. Na toll. Alles Gute euch drei. Okay, danke schön. Tschüss. Schöne Nacht noch. Dankeschön, tschüss. Meine Faxnummer, falls ihr mir faxen wollt. Übrigens ist das Fax immer die beste Möglichkeit, hier durchzukommen. Weil die Telefonleitungen ja ständig überlastet sind nachts. Also Faxnummer 0800 5678 110. 0800 5678 110. Bitte schreibt dann aber auch eure Telefonnummer drauf und umreißt kurz, warum ihr mit mir sprechen wollt. Die Telefonnummer ist eben so wichtig, damit wir euch dann gegebenenfalls zurückrufen können. Ich bin verbunden mit dem 51-jährigen Bernd. Guten Morgen. Hallo. Hallo Florian. Bernd. Guten Morgen. Wie geht's dir? Gut. Und selbst? Ja, auch ganz gut. Na prima. Ich habe ein ganz heißes Thema. Ja? Ich bin verrückt nach Sex auf Autobahnraststätten und fahre also alle möglichen Autobahnraststätten ab. Und ich denke mal, da passieren viele Dinge, die so im unsafen Bereich sind. Mhm. Und selbst mache ich natürlich auch so einen Mist manchmal mit. Also, das ist ein Anliegen. Irgendwo ist das natürlich nicht in Ordnung und unsafer Sex, bah, gefährlich. Das ist nicht nur irgendwie nicht in Ordnung, das ist völlig bescheuert. Ja. Es ist völlig bescheuert, für ein paar Minuten Geilheit sein Leben und die Gesundheit zu riskieren. Ja, Punkt aus, das ist nicht diskutabel. Ja. Und du als 51-jähriger Mann, als gestandener Mann mit viel Erfahrung, muss das so sehen. Verstehe ich nicht, dass du es dann doch ausnahmsweise anders machst. Ja, ich mache das natürlich nicht so oft, aber es gibt also viele, ich stelle dann immer wieder fest, eigentlich bisexuelle Männer, die tatsächlich irgendwo diese geile heiße Nummer da irgendwie abschieben wollen und die sagen dann, bah, ohne Gummi und, nicht? Und naja, ab und zu mache ich es dann mal, aber eigentlich mit Gummi natürlich. Aber es gibt so viele, die es einfach wollen und die es nicht begreifen. Und das ja, aber du unterstützt es ja, indem du das eben ab und an dann auch mitmachst. Ja, leider Gottes. Das ist. Warum machst du es denn ab und an mit? Weil die sagen, ich möchte das nicht? Ja, es ist auch oft so Pop-up im Spiel und... Also das ist so eine Art Droge, die man schnüffelt und für ein paar Sekunden ist man so pfusch, ja, weg. Genau. Total irgendwo im Kopf leer und... Mhm. Man begreift eigentlich danach erst sein Tun und Handeln. Mhm. Und dieses Tun und Handeln ist eigentlich wohl das Wichtigste an der ganzen Geschichte. Du treibst dich auf diesen Rastplätzen viel rum. Ja. Soweit ich informiert bin, gibt es doch nicht überall auf Rastplätzen so Sexecken, sondern nur an ausgewiesenen oder an bestimmten. Oder belehre mich eines anderen. Ja, doch. Also es gibt eigentlich schon so alteingesessene Treffs an den Autobahnen und ich denke mal, Insider wissen das und die fahren natürlich also auch diese ganz bestimmten entsprechenden. Sind das dann so kleinere, also Ausbuchtungen ohne Restaurant, ohne Tankstelle oder sind es auch große? Nein, das sind also in der Regel diese kleineren. Das sind die kleinen. Ja, genau, die mit viel Grünzeug und umgeben sind, also von daher. So, da fährst du dann hin, irgendwo an einer Autobahn, fährst mit deinem Auto darauf. Ja. Und was passiert dann? Bleibst du im Auto sitzen und wartest, dass irgendjemand vorbeikommt oder gehst du raus und zeigst dich oder wie? Also es gibt Leute, die dann exzessiv aussteigen und sich also irgendwo zeigen auch auf diesem Area oder andere, die tatsächlich im Auto sitzen bleiben, die angesprochen werden Und man vereinbart vielleicht das ein oder andere Mal auch mal ein Date außerhalb dieser ganzen Geschichte. Mhm. Aber im Prinzip ist es doch mehr oder weniger die schnelle Nummer und die ist nicht okay. Das wollte ich eigentlich damit gesagt haben, Domian. Mhm. Das denke ich, das ist nicht okay. Also diese schnelle Nummer ohne Gummis, meinst du? Richtig. Ja. Ja. Genau. Passiert die schnelle Nummer dann im Auto hauptsächlich oder im Wald? Ja, das passiert eigentlich eher außerhalb des Autos, also draußen. Mhm. Ja. Du bist da richtig scharf drauf, sagst du. Ja, irgendwo ja. Du machst es oft? Wie oft? Das ist ein Kick und ja, ich mache es also relativ oft und eigentlich zu oft. Und bist du in festen Händen? Nein. Nein. So, bist du ein bisexueller Mann? Nein. Nein, du, was suchst du, Männer oder Frauen? Nur Männer. Nur Männer. Mhm. Klar. Kannst du das erklären für jemanden, der damit nichts am Hut hat, warum diese Art von Sex in so einer Anonymität dir so einen Thrill vermittelt? Es ist auf der einen Seite in der Tat dieses kurze, dieses heftige und dieses immer wieder neue Menschen kennenlernen natürlich, aber nicht kennenlernen im Sinne von wirklich kennenlernen, sondern eigentlich eine Art Geilheit, die da ausgelebt wird. Und die Geilheit, die führt zu Problemen und diese Probleme, die sollten diejenigen, die das machen, auch wissen. Und das ist mein Anruf und das ist mein Begehren bei der ganzen Geschichte. Weißt du, du bist, ich habe gerade schon gesagt, 51 Jahre alt. Du hast die ganze Historie von AIDS mitbekommen. Ja, total. Ne? 1984, 83 tauchte es zum ersten Mal groß. Absolut. Das heißt, du bist absolut auch informiert über alles. Total. Und, hast, ne? Und als Homosexueller wirst du alles gelesen haben damals, was dazu publiziert wurde. Richtig. Und darum wundert mich das noch umso mehr, dass du dich selbst so verhältst. Ich kriege ja schon die Krise, wenn ich mal mit ganz jungen Leuten hier rede. Ja. Mit 18-, 19-Jährigen, Heteros oder Schwulen, völlig egal, die das nur so wegwischen. Da kann man immer sagen, na gut, die haben die ganze Aufklärungskampagne auch nicht mitgekriegt, aber du hast sie mitgekriegt. Ja, aber es sind also auch vielfach jüngere Leute, Leute so um 30, 35, und die dennoch nicht safer Sex propagieren. Das Erschreckende an der ganzen Geschichte. Weil es ein großes Manko in Deutschland gibt, was die Information angeht. Und ich hoffe sehr, dass unsere neue Bundesregierung sich dazu entschließt, wieder eine große, breite Aufklärungskampagne zu starten. Die Grünen werden uns helfen dabei. Ich hoffe das sehr, weil die letzten Jahre ist es alles in den Bach untergegangen. Die CDU damals unter Frau Süssmuth war es ganz toll, Heine Geißler. Richtig. Aber dann ist es alles eingeschlafen. Absolut korrekt, Domian. Also von deiner Seite aus, als jemand, der sehr erfahren ist in diesem ganzen Bereich, eine Warnung, obwohl du kein gutes Vorbild bist. Genau, weil ich kein gutes Vorbild bin, deswegen diese große Warnung. Jetzt haben wir da ganz sachlich, jetzt schön lange drüber geredet. Du kannst für dich aber nicht ausschließen, dass du vielleicht morgen oder am Wochenende wieder irgendwo hinfährst und das Hütchen weglässt. Domian, so würde ich es nicht unterschreiben wollen. Also, ich hoffe. Das ist in Ordnung. Ich hoffe. Okay. Alles Gute, Bernd. Danke. Wiederhören. Vera ist jetzt dran und Vera ist 28. Ja, hallo. Hallo, Vera. Hallo. Du bist aber nicht Vera am Mittag. Nein, Vera am Abend. Vera am Abend, genau. Vera am Mitternacht. Vera um Mitternacht, genau. Ja, genau. Da kriege ich nämlich meine Krise. Warum? Ich habe Unsicherheiten im Leben und dann habe ich ein kleines Problem und zwar habe ich mich dadurch ein bisschen süchtig gemacht von dem Telefontarot, von diesen 0190er Nummern. Aha, dann bist du süchtig nach. Das sind ja diese Nummern, wo die Mädels ungerechterweise umsonst anrufen können, ne? Ist das so? Das ist nur beim Sexuellen so, aber bei diesem Tarot-Telefon, da werden einem die Karten gelegt. Ach so, das musst du erklären, das habe ich gerade übergangen mit dem Tarot-Telefon. Ja. Ach so. Ja, ja. Es geht um Wahrsagen und Hellsehen und ja, das da muss man bezahlen. Das glaube ich. Auch die Mädels. Wie oft rufst du da an? Oh, also meine letzte Telefonrechnung war über 3000 Mal. 3000 Mal. Kannst du das überhaupt bezahlen? Ja, also manchmal wird es ein bisschen knapp, da muss ich ein bisschen sparsam sein. Mhm. Und dann aber 3000 Mark nur für so einen Spaß auszugeben, ist natürlich... Das ist kein Spaß mehr, das ist schon eher eine Sucht. Und irgendwie versuche ich, diesen Knackpunkt in meinem Kopf zu kriegen, dass ich sage, okay, ich brauche es jetzt nicht mehr. Und das ist mein Problem. Meine Frage war auch gerade, wie oft du das so in der Woche machst, jeden Abend? In der Regel, ja. Jeden Abend willst du diese Tarot-Nummer und dann ist irgendein ein Hansel da an der anderen Strippe und ja, der oder die legt dir dann die Karten oder was? Ja, genau. Aber wenn du es jeden Tag machst, immer für den nächsten Tag, was passiert am nächsten Tag? Was? Nein, es wird so allgemein was gesagt und 2-3 Monate heißt es dann irgendwie und also präzise sagen die ja nie was. Die sagen ja immer nur, was du hören willst, habe ich das Gefühl. Aber obwohl ich das alles weiß, rufe ich da trotzdem an und das ist mein Problem. Mhm. Wie lange geht das jetzt schon so? Ja, angefangen hat das mal vor 4 Jahren und jetzt, dass es so regelmäßig geworden ist, ist das circa ein Jahr, sag ich mal. Mensch, dann möchte ich mir gar nicht ausrechnen, was du innerhalb dieser 5 Jahre schon an Telefonkosten gehabt hast. Das möchte ich auch gar nicht wissen. Das ist eine irre Summe, ne? Lebst du alleine oder hast du einen Partner? Nee, ich habe keinen Partner mehr und das war eigentlich auch so das Ausschlaggebende, die Beziehungsprobleme, warum ich da angerufen habe. Das hat so damit angefangen und das hat sich dann natürlich, sag ich mal, ein bisschen hochgebauscht. Jetzt ist so dir, ja. Ein Alkoholiker, der einmal ein Bier trinkt, dann wieder zwei. Jetzt ist dir das ja alles rational klar, ne? Ja. Meinst du, dass du die Kraft dazu hast, per Selbstdisziplin das runterzufahren, sein zu lassen? Oder meinst du, dass es schon so schlimm ist, dass du es gar nicht alleine schaffst? Ja, deswegen habe ich dich angerufen. Mhm. Ja, das ist sehr schwierig bei solchen Sachen. Ich glaube ja auch, dass es in diesen Bereichen durchaus ein Suchtverhalten gibt und man durchaus auch von einer Sucht reden kann. Und ich habe auch schon mit Leuten gesprochen, die auch wegen solcher Dinge eine therapeutische Hilfe gebraucht haben, die es nicht allein geschafft haben. Man kann ja so leichtfertig sagen, ja komm, hör auf und rufst du einfach nicht mal an, ist gut. Ne? Das ist nicht so. Ja, ja. Ich habe auch schon versucht, nachts angefangen zu putzen und zu bügeln, um einfach nicht auf diesen Gedanken zu kommen, aber man kommt da irgendwie drauf. Nur gibt es dann ganz profane Tricks, dass du könntest dir doch von deiner Telefongesellschaft diese Nummer sperren lassen, dass du da gar nicht durchkommst. Da habe ich auch schon dran gedacht. Fang doch mal damit an, vielleicht klappt das ja. Das wäre die einfachste Methode vielleicht. Das kann man. Ja, das ist auch schon wieder richtig. Ich hatte das auch schon mal, da hatte ich die Rechnung nicht pünktlich bezahlt und dann ist mein Telefon und dann bin ich zur Telefonzelle gefahren und habe von da aus angerufen. Ja gut, aber das machst du dann wahrscheinlich doch nicht so oft und so ausführlich dann, ne? Oder? Also so oft habe ich es dann nicht gemacht, aber es war auch schon, dass ich deswegen halt gemacht habe. Das ist, ja, ich weiß nicht, wie es... Also dennoch wäre das, glaube ich, mal, damit kann man nichts falsch machen, eine gute Maßnahme, dass du diese Nummern sperren lässt. Das, ne, als allererste Maßnahme. Ja, daran habe ich auch schon gedacht. Genau, und dann mal beobachten, wie du zurande kommst. Wenn du dann aber wie Jack jeden Abend zur Telefonzelle läufst, dann müssen härtere Maßnahmen ergriffen werden. Ja, das ist richtig. Meine Güte, wenn man alles bedenkt, was bei einem so vom Bankkonto, Bahamas Urlaub und... Und es bringt überhaupt nichts. Ne? Es ist nur Schwafelei. Es bringt wirklich nichts. Also ich sehe es selber irgendwie und die erzählen einem entweder, was man hören will oder wie die gerade drauf sind oder irgendetwas. Obwohl ich selber an das Mystische ein bisschen glaube, bin ich auch da ein bisschen ehrlich bei. Das kannst du ja auch. Du kannst ja auch dich mit diesen Dingen beschäftigen und vielleicht auch Bücher lesen und weiß was ich, aber da nicht so viel Geld für ausgeben. Ja, das ist richtig. Ich weiß aber nicht, wie ich es... Ich versuche es immer und ich nehme es mir immer vor, aber wie gesagt, ich kann es dann irgendwie nicht und dann rufe ich da immer. Macht dich das denn auch so von deinem, so im Leben abhängig von diesen Leuten, dass du fast schon jede Entscheidung, die zu treffen ansteht, abhängig machst von dem Gespräch da auf dieser Nummer? Nein, Entscheidungen treffe ich danach nicht, aber ich habe sowieso im Leben Probleme, Entscheidungen zu treffen. Ich weiß dann aus meinem Inneren heraus, dass ich gerade in einer Beziehung bin, die mir nicht gut tut oder wo ich ganz genau weiß, es bringt mir nichts oder es bringt mich nicht weiter und dann kann ich aber nicht entscheiden, ob ich jetzt gehe oder noch bleibe und dann bin ich jahrelang in so einem Schwebezustand und weiß nicht, wo vorne und wo hinten ist. Ich schlage folgendes vor, einmal diese Nummer sperren zu lassen. Und dann möchte ich dir gerne anbieten, weil unsere Sendung jetzt gleich zu Ende ist, dass du vielleicht doch noch ein paar Worte mit meinem Psychologen mal redest. Ja, gerne. Ja? Dann legst du auf und der Peter ruft dich gleich an. Alles klar, danke. Ich wünsche dir viel Glück bei den ganzen Aktivitäten. Dankeschön. Alles Gute, tschüss. So, meine Lieben, im Fernsehen kurz, im Radio normal. Heute Ich bedanke mich fürs Zuschauen und Zuhören. In der Technik Hans-Jürgen Wilde. Morgen heißt unser Thema Meine Freundin ist ein Biest. Wir könnten auch sagen, meine Freundin ist ein Teufel oder eine Teufelin. Oder meine Freundin ist ein Miststück. Eure schlechten oder sehr schlechten Erfahrungen mit euren Freundinnen. Das können sowohl Frauen anrufen natürlich auch als auch Männer. Es können um Beziehungen gehen oder auch um die beste Freundin. 1 Uhr Radio 1 Live, wieder Fernsehen morgen. Ich wünsche eine gute Nacht. Bis dahin. Ciao.